Diese Welt ist einfach ungerecht. Milliarden gleich gescheitelt, biblisches Opferfest. Gelenkt von aber Millionen in Parasiten, Tentakeln und von diesen Geburtsmaschinen. Alles geplant von Geburt bis zum letzten Tag. Wirst benutzt, ausgekotzt, künstlicher Herzinfarkt. Eine Sklavenarmee mit Striemen auf den Rücken von den Peitschenhieben, die uns unterdrücken. Wir haben gedacht, fortschrittlich und stark zu sein, liegen in den Gedärmen unserer Farbenblindheit. Beten Hand in Hand, werden wir vergast werden. Bitte Gott, erlöse uns von diesen Schmerzen.